Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. 16 Uhr am Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Heute in der Sendung gehen wir durch den Monat April ein wenig zurück. Wir haben Berichte vom Anfang des Monats, von dem Mietenaktionstag, der ja europaweit gegen hohe Mieten und Verdrängung war. Dazu hört ihr was in der Sendung. Wir werden uns mit dem Gedenken an Burak Bektaş auseinandersetzen. Der wurde vor 11 Jahren ermordet in Rudo. Zwei weitere seiner Freunde wurden damals lebensgefährlich verletzt. Das Verbrechen, was einen ganz klar rassistischen Hintergrund hat, wird von der Polizei nicht nur ignoriert, sondern ist bis heute nicht aufgeklärt. Dann gab es oder gibt es einen laufenden Arbeitskonflikt der Fahrerinnen und Fahrer von EcoCarrier, die unter anderem bis vor kurzem noch für den Konzern Rewe auf Rädern Essen und Getränke ausgefahren haben und um ihre Löhne geprellt und größtenteils gekündigt worden sind und versucht haben, einen Betriebsrat aufzubauen. Das ist wohl auch der Hintergrund, warum sie ihre Kündigung erhalten haben. Außerdem heute in der Sendung, und das machen wir jetzt gleich zuerst, das lange hier schon in der Sendung berichtete, erhoffte neue Gerichtsverfahren gegen Mumia Abu-Jamal wird es so schnell nicht geben. Er hat da einen weiteren, ja, eigentlich haarsträubenden juristischen Rückschlag erlitten. So haarsträubend, weil er einfach dermaßen weit am selbst in den USA geltenden Recht vorbei ist, dass es schwerfällt, das nachzuvollziehen. Viele haben sich die Augen gerieben bei der Begründung der Richterin und das soll jetzt gleich in den ersten Minuten hier Schwerpunkt sein, danach die anderen erwähnten Beiträge. Zuvor als Einstieg ein wenig Radau. Ich hoffe, die Sendung gefällt euch. Los geht's. Wir haben ja hier in der Sendung sehr oft darüber berichtet, über die Hoffnung auf ein neues Verfahren für den afroamerikanischen Journalisten Mir Abu-Jamal. Diese Hoffnung wurde am 31. März 2023 erneut für lange Zeit zurückgeworfen, denn es erging eine Entscheidung von einer Richterin, dass es dort kein neues Verfahren gibt. Und wir haben uns hier mal eine Presseerklärung des bundesweiten Frimo-Mia-Netzwerkes vorgenommen und die lese ich einfach mal vor. Keine Beweisanhörung und kein neues Verfahren für Mumia Abu-Jamal. Am 31. März 2023 wurde dem afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal erneut ein neues Verfahren verweigert. Er war im Sommer 1982 aufgrund höchst fragwürdiger Beweise wegen angeblichen Mordes an einem Polizisten zum Tode verurteilt worden. Richterin Lucretia Clemens befand, entlastende Dokumente, die erstmals im Dezember 2018 aufgefunden wurden, reichten nicht einmal für eine neue Beweisanhörung aus. Diese Entscheidung, die auf zahlreiche andere höchst fragwürdige Entscheidungen in Abu-Jamals Prozess und sein Berufungsverfahren folgt, kann nur als Rechtsbeugung bezeichnet werden. Sie tritt zwei eindeutige Präzedenzurteile mit Füßen. A. Der Batson-Claim. Das Urteil des US Supreme Courts im Fall Batson von 1986 verbietet es der Anklage, ihr Recht auf die unbegründete Ablehnung von Geschworenen auf rassistische Art anzuwenden. In Abu-Jamals Fall war die Wahrscheinlichkeit, dass der Ankläger eine Person ablehnte, wenn sie schwarz war, 10-mal so groß wie im Fall einer weißen Person. Das neu gefundene Beweismaterial zeigte, dass der Ankläger systematisch Notizen über die ethnische Zugehörigkeit potenzieller Jurymitglieder gemacht hatte. Die Richterin blieb davon unbeeindruckt. Der Batson-Claim sei bereits in die früheren Berufungen abgehandelt worden und das neue Material sei nicht erheblich und komme zu spät. Abgelehnt. B. Verstoß gegen Brady. 1963 urteilte der US Supreme Court im Fall Brady, dass die Anklage verpflichtet ist, der Verteidigung jegliches Entlastungsmaterial zukommen zu lassen. Hier handelt es sich um einen Brief eines Hauptbelastungszeugen an den Staatsanwalt, in dem er nach dem Prozess das Geld anmahnte, das man ihm schulde. Ferner fand sich ein Briefwechsel unter Justizbeamten über die zweite Hauptbelastungszeugin, in dem die Beschleunigung ihrer wegen Prostitution anhängigen Verfahren und die Berücksichtigung der Tatsache gefordert wurde, dass die Zeugin in einem, Zitat, sehr wichtigen Verfahren gewesen sei. Zitat Ende. Alle drei Verfahren gegen sie wurden eingestellt, doch die Richterin fand in beiden Fällen nichts dabei. Auch wenn die Jury hiervon gewusst hätte, hätte sie den Zeugen geglaubt. Außerdem habe es ja noch anderes Belastungsmaterial gegeben. Kein Rechtsstaat der Welt erlaubt eine Juryauswahl nach ethnischen Kriterien oder erkennt Urteile an, die auf Aussagen bestochener Zeugen basieren. Amnesty International forderte schon im Februar 2000 einen neuen Prozess für Mumia Abu-Jamal. Seitdem ist etliches entlastendes Material hinzugekommen. Ein neuer Prozess statt Abu-Jamals bedingungsloser Freilassung ist daher als Mindestforderung zu betrachten. Der Kampf darum wird weitergehen. Weitere Informationen unter freiheit-für-mumia und dropthecaseagainstmumiaabujamal.com. Das Ganze ist eine Pressemitteilung vom bundesweiten Netzwerk gegen die Todesstrafe und die Freiheit für Mumia Abu-Jamal. Sie kam Anfang April heraus. Und es gibt auch noch einen viel deutlicheren Protest, Artikel, also es gab zahlreiche Proteste, vor allen Dingen in den USA nach dieser skandalösen Entscheidung, allen voran in Philadelphia, aber auch in New York. Und Frimo-Mia Berlin, eine Gruppe aus diesem bundesweiten Netzwerk für Mumia Abu-Jamal, hat das Ganze etwas deutlicher formuliert und das hört ihr jetzt. USA. Richterin ignoriert Fakten und hält politische Haft gegen Mumia Abu-Jamal aufrecht. Seit 1981 sitzt der afroamerikanische Journalist und Black Panther Mumia Abu-Jamal im US-Bundesstaat Pennsylvania für einen untergeschobenen Polizistenmord in Haft, obwohl die Beweise gegen ihn gefälscht waren. Verurteilt wurde er für seine damals wie heute unermüdliche Berichterstattung über behördliche Korruption, systematischen Rassismus und tödliche Polizeigewalt. Die Mittel, mit denen er 1982 in einem manipulierten Verfahren verurteilt wurde, sind seit vielen Jahren bekannt. Jüngste Details über diesen politischen Schauprozess kamen 2018 ans Licht, als 6 Kartons voller Akten der Staatsanwaltschaft auftauchten, die dem Angeklagten und seiner Verteidigung bis dahin vorenthalten worden waren. Es dauerte dann bis Dezember 2021, bis Abu-Jamal dazu endlich einen Antrag stellen konnte. Am 31. März 2023 erteilte eine Richterin erneut eine Absage an simpelste juristische Standards und beendete die aktuellen Bemühungen um ein neues Verfahren für den inzwischen fast 69-jährigen Autoren und Aktivisten. Richterin Clemens erklärte in ihrer Begründung, dass die zwei juristischen Hauptargumente Mumias ihrer Meinung nach keine Bedeutung hätten. Erstens, der sogenannte Batson-Claim. Die Belege für die an mehreren Punkten nachgewiesene rassistische Einflussnahme auf die Zusammensetzung der Jury durch den damaligen Staatsanwalt hätten in den 1990er Jahren eingebracht werden müssen, obwohl manche der neuen Beweise erst 2018 in den vorenthaltenen Umzugskartons bekannt wurden. Der Nachweis auch nur einer rassistischen Abweisung einer oder eines potenziellen Juroren oder Juroren nach der sogenannten Batson-Inzidenz reicht laut der Verfassungspräzedenz von 1986 jedoch aus, das komplette Verfahren samt Urteil zu annullieren. Und zwar egal, wann dieser bekannt wird. Zweitens, die sogenannte Brady-Violation. Die Richterin sieht keinen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass ein Hauptbelastungszeuge gegen Mumia im Verfahren 1982 bestochen war, und der Tatsache, dass die Jury das nicht gewusst habe, da es erst durch die Aktenfunde 2018 belegt werden konnte. Sie gehe nicht davon aus, dass diese vorenthaltenen Informationen die Meinung der Jury verändert hätten. Obwohl die sogenannte Brady-Inzidenz pauschal eine Neuverhandlung vorschreibt, wenn dem oder der Angeklagten nachweislich entlastendes Material durch die Staatsanwaltschaft vorenthalten wurde. Rechtlich hätte sie deshalb eine Neuverhandlung sogar anordnen müssen, ganz gleich, was ihre persönliche Einschätzung über die Bedeutung der vorenthaltenen Informationen ist. Sogenanntes Recht und der sogenannte Rechtsstaat existieren in den USA und auch in anderen neoliberalen Demokratien allein für diejenigen, die es sich leisten können. Das ist keine neue Erkenntnis, aber dass eine Richterin in Philadelphia sich selbst 2023 so dreist über simple Grundsätze der US-Verfassung hinwegsetzen kann, wenn es darum geht, einem der bekanntesten politischen Gefangenen der USA weiter in Haft zu halten, zeigt deutlich, wie stark die sogenannte juristische Mumia-Ausnahme dort noch immer ist. Für Anerkennung beim Marsch durch die Institutionen müssen sich Afroamerikanerinnen, Afroamerikaner und vermeintliche Linke in den USA auch heute einen hohen Preis zahlen. So verhält sich nicht nur die afroamerikanische Richterin Clemens im Widerspruch zu ihr selbst erklärten Ansprüchen auf Recht und Wahrheit, sondern auch der sogenannte Reformstaatsanwalt Larry Krasner, dessen sogenannte progressive Behörde dieselbe alte rassistische Argumentation gegen Mumia Abu-Jamal anwandte, die es bereits 1982 in dem von Amnesty International als durchzogen von politischen Interessen eingeschätzten Verfahren gab. Amnesty betonte in einem Bericht, dass die damaligen Verfahren, Zitat, nicht dem internationalen Mindeststandard zur Gewährleistung fairer Verfahren entsprochen habe. Und weiter, Gerechtigkeit in Amerika bzw. White Supremacy werden heute auch von den wenigen People of Color mitverteidigt, denen die herrschende Klasse einige Posten zugestanden hat. Für uns als Unterstützerin von Mumia Abu-Jamal und als Gegnerin der rassistischen Massenhaftierung und Todesstrafe in den USA heißt es also wieder, der Kampf geht weiter. Beteiligt euch, verbreitet es weiter und überlegt, wie ihr Mumia und andere kämpfende Gefangene in eure Praxis mit einbeziehen könnt. Free Mumia Abu-Jamal, Free Leonard Peltier, Free Alfredo Cospito, Free Lina, Free them all. Ja, soweit dieser Artikel. Erschienen ist er am 1. April 2023. Autorinnen ist die Gruppe Free Mumia Berlin. Und wir werden in einer der kommenden Sendungen wahrscheinlich ein ausführliches Interview mit Michael Schiffmann hier in der Sendung haben, den wir ja schon ab und zu mal interviewt haben zu dem Fall. Denn der kennt sich gerade juristisch sehr gut aus und ist auch sehr gut mit den Aktivistinnen und Aktivisten in USA vernetzt und wird uns da bestimmt noch weitere Einblicke geben können, das in einer späteren Sendung. If the lights are all out, I'll find you. downtown, see who's hanging Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Widerstand gegen prekäre Ausbeutungsverhältnisse ist in Berlin keine Neuigkeit. Gerade in den Lieferservice-Branche ist das gang und gäbe, dass Arbeiterinnen und Arbeiter um ihre Löhne geprellt werden, ganz miese Arbeitsbedingungen haben. Ein neuer Konflikt, der bei einem Subunternehmen des Rewe-Konzerns sich zugetragen hat, sogenannte Eco-Carrier oder Velo-Kurier, die haben einen Aktionstag oder eine Kundgebung gemacht, auch Mitte April, und zwar vor einem Rewe-Markt in Berlin-Neukölln, nahe an der Werbelinstraße auf dem alten Kindl-Brauerei-Gelände. Und was da los ist und wofür die Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen, das erzählen sie gleich selber. Circa 80 Menschen besuchten diese Kundgebung. Die meisten von ihnen waren gewerkschaftlich organisiert in der Freien Arbeiterinnenunion, der FAU, einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft, die hier in Berlin wie in vielen anderen Orten Deutschlands auch aktiv ist. Herzlich willkommen erstmal an alle, die hier sind. Kurz erstmal dazu, warum wir hier sind. Rewe war einer der Hauptkunden von Eco-Carrier, Velo-Carrier in Berlin. Viele Rewe-KundInnen wissen nicht, dass Rewe ihre Cargo-Bike-Lieferungen an SubunternehmerInnen vergibt. Seit 2021 wird diese Kooperation genutzt, um ein grünes, klimafreundliches Image zu präsentieren. Dieses Nachhaltigkeitslabel ist für Rewe ein wertvolles Marketing. Nachhaltigkeit auf Kosten der Sicherheit und der Löhne der Beschäftigten bei den SubunternehmerInnen ist keine echte Nachhaltigkeit. Wir sind hier, um zu fordern, dass Rewe auf die Einhaltung von Arbeitsrecht und Arbeitssicherheit in den Zulieferbetrieben achtet. Jede einzelne Person hier zeigt, dass wir nicht damit einverstanden sind, wie wir als Angestellte von Eco und Velo-Carrier behandelt wurden. Wir sind Fahrradlastenkurierinnen, wir kennen die Straßen Berlins. Wir haben ein Händchen für Schleichwege. Wir spielen gern Tetris, um Gemüsekisten im Lastenrad zu verstauen und schubsen Getränkekisten mehrere Stockwerke hinauf. Wir machen unsere Arbeit gut und gerne. Aber unsere Arbeitsbedingungen sind mehr als prekär. Sie sind inakzeptabel. Wir wurden von unserem Arbeitgeber ausgenutzt und mit falschen Versprechungen ruhig gehalten. Unsere Gesundheit wurde aufs Spiel gesetzt. Wir haben lange für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gekämpft. Haben nicht mehr als Schweigen und leere Versprechungen erhalten. Zum neuen Jahr erhielten wir unser Geschenk. Ohne rechtsgültigen Grund wurden wir massenweise gefeuert. Wir sind hier, um sichtbar zu machen, wie respektlos und verantwortungslos Eco- und Velo-Carrier ihre ArbeiterInnen behandelt. Ein Lastenradunternehmen, das nicht fähig ist, seine eigenen Lastenräder zu reparieren und instand zu halten. Das zuließ, dass Unfälle passierten, weil wir, die FahrerInnen, gezwungen waren, auf kaputten Fahrrädern unsere Arbeit zu machen. Diese Umstände waren lebensgefährlich. Es sind unsere Körper und unsere Gesundheit, die ausgebeutet werden. Wir arbeiten gegen Mindestlohn und das Unternehmen macht damit Profite. Um nur ein Beispiel zu nennen, so wurde das von den Kunden bezahlte Treppengeld nicht an uns LieferantInnen weitergegeben, sondern fließt in die Taschen des Unternehmens. Das Management jonglierte von Stuttgart und Tübingen aus wahllos mit Aufträgen und Schichten, ohne jegliche Rücksicht auf die Auswirkungen auf das Leben der ArbeiterInnen. Wir wurden wie Wegwerfware behandelt. Eco und Velo Carrier überforderte und beutete unsere Niederlassungsleitung bis zum Burnout aus. Nach der Kündigung der Niederlassungsleitung sollten wir ArbeiterInnen die fehlende Stelle kompensieren, ohne Einarbeitung oder entsprechende Bezahlung. Das Management verzögerte die Aushändigung schriftlicher Verträge, Gehälter wurden nicht korrekt ausbezahlt und ArbeiterInnen wurden illegalerweise von der Krankenversicherung abgemeldet. Wir waren chaotischen und gefährlichen Umständen ausgesetzt. Durch unseren Einsatz und kollegialen Zusammenhalt lief das Tagesgeschäft von Eco und Velo Carrier in Berlin sogar ohne Vorgesetzte vor Ort weiter. Dafür gab es keinen Funken Wertschätzung, geschweige denn eine faire Entlohnung. Das darf nicht sein. Eco und Velo Carrier hielt es zu keinem Zeitpunkt für nötig, sich dem berechtigten Unmut der eigenen Angestellten zu stellen, auf unsere Nachrichten zu antworten oder uns ein ernsthaftes Gesprächsangebot zu machen. Der CEO, Raimund Rasselier, versprach uns Expansion am Standort Berlin, die Lösung aller Probleme und versicherte uns, dass niemand gekündigt würde. Derselbe CEO schickte der Mehrheit der Angestellten einen Monat später zu Weihnachten ihre Kündigungen zu. Nach all dem verhinderte das Unternehmen unsere Betriebsratswahl. Trotz mehrfacher Nachfrage händigten sie uns keine Liste der wahlberechtigten MitarbeiterInnen aus. Stattdessen verkündete die Firma zu diesem Zeitpunkt die angebliche Schließung der ganzen Zweigstelle Berlin. Mittlerweile sind alle MitarbeiterInnen der Niederlassung Berlin gekündigt und wir haben uns selbstständig zusammengeschlossen, um gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Deshalb fordern wir eine faire Abfindung für alle MitarbeiterInnen in Höhe von 3 Monatsgehältern. Deshalb klagen wir im Namen des Kündigungsschutzes und ziehen gegen Eco und Velo Carrier vor Gericht. Deshalb protestieren wir und lassen uns nicht unterkriegen. Mit uns wird nicht gesprochen, dann sprechen wir. Jede einzelne Person hier zeigt, dass wir nicht damit einverstanden sind, wie wir als Angestellte von Eco und Velo Carrier behandelt wurden. Wir sind Fahrradlastenkurierinnen, wir kennen die Straßen Berlins. Wir haben ein Händchen für Schleichwege. Wir spielen gern Tetris, um Gemüsekisten im Lastenrad zu verstauen und schubsen Getränkekisten mehrere Stockwerke hinauf. Wir machen unsere Arbeit gut und gerne. Aber unsere Arbeitsbedingungen sind mehr als prekär. Sie sind inakzeptabel. Wir wurden von unserem Arbeitgeber ausgenutzt und mit falschen Versprechungen ruhig gehalten. Unsere Gesundheit wurde aufs Spiel gesetzt. Wir haben lange für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen gekämpft, haben nicht mehr als Schweigen und leere Versprechungen erhalten. Zum neuen Jahr erhielten wir unser Geschenk. Ohne rechtsgültigen Grund wurden wir massenweise gefeuert. Wir sind hier, um sichtbar zu machen, wie respektlos und verantwortungslos Eco und Velo Carrier ihre ArbeiterInnen behandelt. Ein Lastenradunternehmen, das nicht fähig ist, seine eigenen Lastenräder zu reparieren und instand zu halten. Das zuließ, dass Unfälle passierten, weil wir, die FahrerInnen, gezwungen waren, auf kaputten Fahrrädern unsere Arbeit zu machen. Diese Umstände waren lebensgefährlich. Es sind unsere Körper und unsere Gesundheit, die ausgebeutet werden. Wir arbeiten gegen Mindestlohn und das Unternehmen macht damit Profite. Um nur ein Beispiel zu nennen, so wurde das von den Kunden bezahlte Treppengeld nicht an uns LieferantInnen weitergegeben, sondern fließt in die Taschen des Unternehmens. Das Management jonglierte von Stuttgart und Tübingen aus wahllos mit Aufträgen und Schichten, ohne jegliche Rücksicht auf die Auswirkungen auf das Leben der ArbeiterInnen. Wir wurden wie Wegwerfware behandelt. Eco und Velo Carrier überforderte und beutete unsere Niederlassungsleitung bis zum Burnout aus. Nach der Kündigung der Niederlassungsleitung sollten wir ArbeiterInnen die fehlende Stelle kompensieren, ohne Einarbeitung oder entsprechende Bezahlung. Das Management verzögerte die Aushändigung schriftlicher Verträge, Gehälter wurden nicht korrekt ausbezahlt und ArbeiterInnen wurden illegalerweise von der Krankenversicherung abgemeldet. Wir waren chaotischen und gefährlichen Umständen ausgesetzt. Durch unseren Einsatz und kollegialen Zusammenhalt lief das Tagesgeschäft von Eco und Velo Carrier in Berlin sogar ohne Vorgesetzte vor Ort weiter. Dafür gab es keinen Funken Wertschätzung, geschweige denn eine faire Entlohnung. Das darf nicht sein. Eco und Velo Carrier hielt es zu keinem Zeitpunkt für nötig, sich dem berechtigten Unmut der eigenen Angestellten zu stellen, auf unsere Nachrichten zu antworten oder uns ein ernsthaftes Gesprächsangebot zu machen. Der CEO, Raimund Rasselier, versprach uns Expansion am Standort Berlin, die Lösung aller Probleme und versicherte uns, dass niemand gekündigt würde. Derselbe CEO schickte der Mehrheit der Angestellten einen Monat später zu Weihnachten ihre Kündigungen zu. Nach all dem verhinderte das Unternehmen unsere Betriebsratswahl. Trotz mehrfacher Nachfrage händigten sie uns keine Liste der wahlberechtigten MitarbeiterInnen aus. Stattdessen verkündete die Firma zu diesem Zeitpunkt die angebliche Schließung der ganzen Zweigstelle Berlin. Mittlerweile sind alle MitarbeiterInnen der Niederlassung Berlin gekündigt und wir haben uns selbstständig zusammengeschlossen, um gegen diese Ungerechtigkeit vorzugehen. Deshalb fordern wir eine faire Abfindung für alle MitarbeiterInnen in Höhe von 3 Monatsgehältern. Deshalb klagen wir im Namen des Kündigungsschutzes und ziehen gegen Eco und Velo Carrier vor Gericht. Deshalb protestieren wir und lassen uns nicht unterkriegen. Mit uns wird nicht gesprochen, dann sprechen wir. Ja, wir sind hier auf der Kundgebung der Betriebsgruppe von EcoCarrier, die hier gegen ihre skandalösen Arbeitsbedingungen ihre Kündigungen demonstriert. Ich habe jetzt hier Max. Max wird mir gleich was zum universellen Streikrecht erzählen. Hallo Max. Hi. Ich werde das auf Englisch verlesen, weil sich die meisten EcoCarriers in Englisch verständigen. Und jetzt. In October 2021, a large number of workers at Gorillas Delivery Service went on strike due to Gorillas not paying wages, missing protective gear, and deplorable working conditions. Gorillas management responded to the strikes with instant dismissals. This strike was a non-union strike. Since the right to strike is very restrictive in Germany, strikes not called by a union are considered illegal. Several employees have filed unfair dismissal suits against these dismissals. At their first trial at the labor court in April 2022, the dismissals of 3 former Gorillas employees were confirmed. On April 25th, 2023, the trial will take place in the next higher court, the Berlin-Brandenburg Regional Labor Court. Especially precarious and migrant workers are restricted in their basic rights by the reactionary German right to strike. Duygu Kaya, one of the fired Gorillas workers and a member of the Gorillas Workers Collective, said in her statement at the trial on April 6, 2022, "Without our right to non-union strikes, our work is nothing more than modern slavery, legalized by case law. Long-term unionization is very difficult in fields with temporary contracts and high turnover. The ban on non-union strikes is designed to deprive workers of their most important weapon, the collective work stoppage. All workers have the right to strike. It must be comprehensive and must not exclude anyone. The right to strike was historically shaped by the jurist Hans-Karl Nipperdey. During fascism, he commented on the Nazi labor law, the so-called Law on the Order of National Work, and participated in the Academy for German Law in the implementation of fascist ideology and laws. To this day, German strike law remains in the reactionary tradition of Nipperdey, who became president of the Federal Labor Court in 1954. Therefore, political strikes and non-union strikes are prohibited according to the prevailing legal understanding. Strikes by civil servants are also prohibited. General strikes, such as those in France against pension reform, would also be considered illegal in this country. To this day, Nipperdai's views are adopted by labor courts. This restricts the human right to strike and is contrary to international law such as the European Social Charter, in which all people are granted the right to strike. A legal victory for the former guerrillas employees would benefit all employees and would be a major step forward for our right to strike. We stand up for a comprehensive right to strike and support the former guerrillas employees in their struggle. Thanks. Thank you very much. So just to keep in mind for listeners who want to join in this protest, this is on April 25 in front of the second level of the working court of Brandenburg in Berlin. Do you know where the address is for this court? Yeah, let me check. Yeah, it's at the Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Magdeburger Platz 1. Also at 10 a.m. on the 25th of April, so, and we gather at 10 a.m. and the trial starts at 11. Okay, so as in Schöneberg, in the Landesarbeitsgericht, nearest tube station is Kurfürstenstraße. Thank you very much. Thank you. Ja, das letzte wiederhole ich nochmal kurz auf Deutsch. Das Gerichtsverfahren, in dem es unter anderem um die Änderung des Streikrechts oder die Beschränkungen, die auf dem Streikrecht liegen, in Deutschland geht, findet am Dienstag, den 25. April um 10 Uhr oder ab 10 Uhr vor dem Landesarbeitsgericht statt. Das ist am Magdeburger Platz 1 in Schöneberg, Nähe der U-Bahnhof Kurfürstenstraße. Um 10 Uhr ist dort eine Kundgebung von solidarischen Arbeiterinnen und Arbeitern mit der Klageführenden. Und dann ab 11 das Gerichtsverfahren, was natürlich auch öffentlich ist und was Menschen sich anschauen können. Also Dienstag, 25. April ab 10 Uhr vor dem Landesarbeitsgericht in Schöneberg. We'll be right back. Ihr hört die Sendung Radioaktiv hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin könnt ihr uns auf der 88,4 UKW empfangen und in Brandenburg und Umgebung auf der 90,7. Und diese Sendung Radioaktiv Berlin, die hat auch einen eigenen Blog, der heißt radioaktivberlin.nostate.net. Für weitere Informationen findet ihr da eine Menge, natürlich auch Podcasts von älteren Sendungen. Machen wir weiter im aktuellen Programm. Vor gut 11 Jahren geschah ein rassistischer Mord im südlichen Neukölln, und zwar in Rudow, der bis heute nicht aufgeklärt ist. Burak Bektaş war zusammen mit Freunden auf der Straße am Abend, als ein Unbekannter ankam und auf die 5 Freunde Feuer eröffnete. Burak Bektaş starb, 2 weitere seiner Freunde wurden schwer verletzt, andere leichter. Der Täter entkam, es gibt ganz starke Vermutungen, wer er sein könnte. Aber die Berliner Polizei hat sich von Anfang an geweigert, überhaupt in das Thema Rassismus und rassistische Gewalt zu ermitteln. Es gibt inzwischen ein Mahnmal dort an der Stelle in Rudow, wo das passiert ist. Und immer an seinem Geburtstag, als auch an einigen anderen Anlässen, zum Beispiel wie dem Jahrestag, dem 5. April, dem Jahrestag seiner Ermordung, treffen sich dort Menschen, um seiner zu gedenken und gegen rassistische Gewalt zu protestieren. Und wir waren mit dem Mikrofon vor Ort am 5. April und wir haben dort einen kleinen Beitrag aufgenommen, den hört ihr jetzt. Wir begrüßen euch alle sehr herzlich zu unserer Kundgebung im Gedenken an Burak Bektaş. Burak wurde hier vor 11 Jahren am 5. April 2012 auf offener Straße von einem Unbekannten ermordet. Er wurde 22 Jahre alt. Es ist gut, heute mit so vielen hier zu sein. Wir haben uns dieses Datum nicht ausgesucht. Dieser Tag hat sich in unser Leben gebrannt und eine große Lücke hinterlassen. Wir wären gerne an diesem Tag mit Burak als Familie, als Freundinnen, als Nachbarinnen, als Bekannte. Doch nun erinnern wir an einen Mord und daran, dass dieser Mord hätte aufgeklärt werden müssen, dass von Anfang an Rassismus als Tatmotiv hätte konsequent verfolgt werden müssen und auch daran, dass rassistische und rechte Morde davor und danach in diesem Land verübt wurden. Ich weiß. Burak Bektaş starb an seinen Verletzungen, an seinen Schussverletzungen. 4 weitere junge Menschen überlebten diesen Anschlag, 2 von ihnen schwer verletzt. Dies geschah nur wenige Meter entfernt von diesem Gedenkort, dem Gedenkort Burak Bektaş, wo wir uns jetzt befinden. Dort, nahe der Bushaltestelle auf der Rudower Straße, geschah der Mord. Der Täter ist laut Zeugenaussagen hier durch die Böschung verschwunden. Das heißt, ein weißer Mann kam ohne Bezug zu den Opfern, ohne Worte, schoss auf die Gruppe Jugendlichen mit Migrationsgeschichte und ging davon. Bis heute gibt es keine Ermittlungsergebnisse. Wir gehen beim Mord an Burak von Rassismus als Tatmotiv aus. Das Agieren der Behörden im Neukölln-Komplex lässt die Frage zu, wer wird hier geschützt? Wir fordern Aufklärung. Zum Jahrestag der Ermordung von Burak gab es erneut einen Anschlag auf den Gedenkort. Wenige Tage danach sind weitere Nazi-Angriffe an verschiedenen Schulen in Neukölln und in der Hufeisensiedlung verübt worden. Das ist ein Angriff auf unser Gedenken. Und es ist ein Angriff gegen den antifaschistischen Widerstand in Neukölln. Die Nazi-Markierungen sind von solidarischen Menschen bemerkt und entfernt worden. Danke für die großartige Solidarität über all die Jahre. Wir möchten jetzt zu einer Schweigeminute bitten. In Gedenken an Burak Bektaş und andere Opfer rassistischer und rechter Gewalt. so wie wir dieser Tage an Luke Holland, Mehmet Kubaschik und Halit Yozgat erinnern. Ja, wir entschuldigen uns für die schlechte Tonqualität. Das war es aufgenommen worden an einem regnerischen Tag nahe einer stark befahrenen Straße in Berlin-Rudow. Aber ich habe es ja an verschiedenen Stellen schon gesagt, wir sind ein armes Radio und wir haben auch wirklich keine dollen Mikrofone, wie ich finde. Und wer sich da mal unterstützend einmischen will, uns unter die Arme greifen will, das ist gern gesehen. Wie ihr in Kontakt treten könnt, sage ich am Ende der Sendung. Und freue mich schon auf das neue Equipment. Das war ein Beitrag über Burak Bektaş und den unaufgeklärten Mord an ihm. Wer mehr darüber wissen möchte, der kann auch eine Blogseite aufrufen. Die heißt burak.blackblocks.org. Ich wiederhole das nochmal. burak.blackblocks.org. Marihuana y crack, según la versión policial. La patrulla. En el video se ve claramente que no había nada. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar. Para poderme arrestar. En la nación creada sobre la espalda de gente robada, donde la espada de los que llegaban mataban las tribus que aquí ya estaban. Así a través de la arma, a través de conquista, un imperio surgió. Con la mano de obra barata se construyó esta gran nación, la misma que hoy discrimina. Mira a quien se le niega justicia. Ven, te invito, mira la cifra. Tú y yo estamos a la misma. Sin empleo te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte que viva la vida con miedo del negro, del emigrante, criminales que quieren matarte, terroristas que están en la lista. Cuidado que van a escucharte, más bien es conquistarte, más fácil explotarte. La muerte o la cárcel, mira el caso de Trayvon Martin. La patrulla me está vigilando. Enemigo de la policía, siempre sigo siendo MC Rodrigo de Rebeldías. Y no somos los únicos que siempre tenemos el puño arriba. Somos muchos, miles de millones, los que luchamos por la justicia. Quiero hablar de Romali Graham, shot in front of his brother Grams. Quiero hablar de John Collado, la policía lo asesinaron. Oscar Grant tomaba el tren, el próximo día se casaba Sean Bell. Hilton Vega, Anthony Rosario, Anthony Valle lo mataron. I'm Rudy, I only had a wallet. Trayvon Martin couldn't go to college. Rukia boy, Rukia boy. All I gotta say is Rukia boy. They killed that boy, King Money Great. And all these rappers got nothing to say. Like it's okay. That the girls go off, the kids get popped, the cops get off. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar. Para poderme arrestar. Yo ni me siento seguro de salir a la calle con ese miedo que me puedan parar. Mucho menos si razón o motivo que ustedes ni siquiera me pueden a mí explicar. Todo bien entiendo que casa de crimen cometido. Se ve como sospechoso. Pues enseñamos la prueba y el crimen que yo hice, señor oficial. ¿Será por la forma en que me veo, por la forma de mi caminar? No sé. ¿Será por odio racial o será por nuestra seguridad? No sé. Lo único que yo sé y la única cosa que también entiende, lo que usted está creando se llama desconfianza y inseguridad en contra de la sociedad. Pero la pregunta más importante es que con esto la delincuencia parará. O sea, el número de arrestos su sentido en la lista de ellos aumentará. Son muchas preguntas, pero sin respuesta que nosotros tenemos que preguntar. Es hora de tomar acción, de meter presión, o si no, no nos responderá. La patrulla. Ahora estás escuchando Radioactive Berlin. Am 1. April, also schon einige Wochen her, gab es einen europaweiten Aktionstag gegen steigende Mieten und Verdrängung. Auch in Berlin versammelten sich trotz eher anstrengendem Wetter ungefähr 500 Menschen und demonstrierten von der Greifswalder Straße aus durch die Stadt. Und wir waren mit dem Mikrofon vor Ort und ihr hört hier einen Beitrag. Worum geht es bei dem europäischen Aktionstag gegen steigende Mieten und Verdrängung? Hört selbst. Europaweit steigen die Mieten. Europaweit wird deswegen auch heute und in dieser Woche dagegen protestiert und gekämpft. Deswegen wollen wir vorneweg solidarische Grüße an alle richten, die sich gegen steigende Mieten und Verdrängung wehren. Europaweit, berlinweit, weltweit. In Berlin sind die Angebotsmieten im letzten Jahr wieder um über 30% gestiegen. Über 7000 Wohnungen sind aus der Sozialbindung gefallen und in der Folge sind auch noch mehr Menschen wohnungs- und obdachlos. Ist Mensch erst einmal geräumt und obdachlos, wird er seiner Würde beraubt und abgewertet. Und in der Folge wurden dann in diesem Jahr 16 Mal obdachlose Menschen getötet. Die Eigentümerinnen bereichern sich an unseren Mieten und der Staat an den dadurch steigenden Steuern. Aber weder nehmen die Eigentümer ihre grundgesetzliche soziale Verpflichtung wahr, noch der Staat. Im Gegenteil, seit 20 Jahren steigen die Mieten in Berlin, bis es kracht. Gesetzliche Anpassungen zugunsten sozialem Ausgleich gibt es nicht und wenn, wie beim Mietendeckel, wird er wieder rückgängig gemacht. Selbst wenn über 1 Million Berlinerinnen einem Volksentscheid zustimmen, um die großen Preistreiber wie Deutsche Wohnen, Vonovia oder Heimstaaten zu enteignen, werden die Bedürfnisse der Berliner Mieterinnen zugunsten der wenigen Eigentümerinnen ignoriert. Ignoriert werden auch die nötigen Anpassungen zum Schutz vor dem Klimakollaps. So verfehlt der Gebäudesektor immer wieder die nötigen CO2-Einsparungsziele. Außerdem wird immer noch zwecks Profitsteigerung abgerissen, ohne Rücksicht auf den Wohnbedarf oder die Umwelt. Geht es um die Preissteigerung bei der Energie und Lebensmitteln, wird uns erzählt, Lieferengpässe und der Krieg in der Ukraine seien schuld. Internationale Studien zeigen aber, die wirklichen Preistreiber sind die Konzerne und Reichen. Denn in der Corona-Zeit wurden weltweit Billionen an Konzernen und Aktienbesitzern nach oben umverteilt. Und der Krieg in der Ukraine war nur ein vorgeschobener Grund für viele Preistreibereien und Übergewinne, die von uns bezahlt wurden. In Folge haben die Reichen mehr Geld ausgegeben, was dann durch gesteigerte Nachfrage steigende Preise für alle nach sich zog. Wenn uns die neue Regierung nun wieder nur Neubau anbietet, wissen wir, es geht nicht um die Berliner Mieterinnen, auch nicht um die Verhinderung oder Auflösung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit, sondern um den Schutz von Eigentum und Profit. Denn ein Problem ist fehlender Wohnraum nur für die unteren Einkommensklassen, geflüchtete, wohnungs- oder obdachlose Menschen. Für Leute mit mittleren und hohen Einkommen gibt es keinen Mangel an Wohnraum. Gebaut wird aber in Berlin vor allem hochpreisig. Zusätzlich werden in den nächsten 5 Jahren weitere 20.000 Wohnungen aus der Sozialbildung fallen, ohne Ersatz. Offenbar gibt es für uns nur eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Gemeinsam und organisiert. Solidarisch mit allen Nachbarinnen im Haus, in der Mietinitiative im Stadtteil, berlinweit im Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahn und europaweit mit der European Action Coalition. Lasst uns heute gemeinsam gegen Verdrängung und Mietzocker auf die Straße gehen und uns hinterher auch wieder treffen und den nächsten Protest vorbereiten. Viel Spaß! Ja, soweit ein Eindruck von der Demonstration unter dem Titel Widersetzen, die am 1. April 2023 von der Greifswalder Straße vom S-Bahnhof in Berlin startete und sich gegen Preistreiberei, hohe Mieten und die Pläne der Herrschenden richtete, hier noch mehr Profit aus der angespannten Wohnungslage zu schlagen. Der Mann vergangenen Reue ist er nicht geworden. Die alte Frau, der Fernsehfutsch, Lieder hat sich uns sonst bemüht. Ja, sie ist mit in den Strip verglüht. Sie ist zerglüht. Zerglüht. Sie ist zerglüht. Kadaver von morgen. Wir warten auf den großen Knall. Wir hören unser Schicksal schon pfeifen. Und alles kommt zum Fall. Nagasaki, Hiroshima, Stadt gegen Hub. Krachte prima, Nagasaki, Hiroshima, Stadt gegen Hub, krachte prima. Bombe hin, Bombe her, der letzte Kult, die Bundeswehr. Bombe hin, Bombe her, der letzte Kult, die Bundeswehr. Manchmal erstaunlich, wie die Untergangsschlager der 1980er Jahre auf die aktuelle Situation wieder passen. Ich will jetzt nicht den Trübsal hier den Vorrang geben, sondern wie wir in der Sendung berichtet haben, gibt es viele Menschen, die sich wehren, die aktiv sind, die die gegebenen Umstände nicht hinnehmen und diese Welt immer noch zu einem besseren Platz machen wollen. Daran knüpfen wir an. Das wollen wir mit Radioaktiv hier verstärken und euch zu Gehör bringen. Wem die Sendung gefallen hat, den möchte ich auf unseren Podcast verweisen. Ihr könnt das gerne auch an Freunde und Bekannte schicken oder in euren sozialen Medien teilen. Der Podcast ist auf unserem Blog radioaktivberlin.nostate.net. Diese Sendung wird in wenigen Stunden dort online sein und viele ältere Sendungen natürlich auch. Ansonsten bleibt dran hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Und das wird so lange so bleiben, bis er endlich frei ist, nach Berlin kommen kann und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Und dann hören wir den. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.